Unsere Auswahl steht, berichtete Wolfgang Haag. Die Analyse des Erbguts von insgesamt 101 Individuen, die sich über den fraglichen Zeitraum verteilten, sollte helfen, den fundamentalen Wandel der Lebensweise zu rekonstruieren. Wir möchten auch eure Individuen aus dem Mesolithikum mit einbeziehen, fuhr Haag fort und wies mit dem Kopf zur Wand. Auch die Dame da. Alle folgten seinem Blick. Niemand bemerkte, dass die Schamanin auch nur mit der Wimper gezuckt hätte. Wir waren elektrisiert. Was uns wohl ihr Genom verraten würde? Sicher, wie sie aussah. Die Farbe der Haut, der Augen, der Haare. Auch gäbe es Antworten auf Fragen wie die, ob sie Milch verdauen konnte. Vor allem würden wir erfahren, ob es sich um ihr Kind handelte, ob es ein Mädchen war oder ein Junge. Wir haben das Kind nicht für die Studie vorgesehen, dämpfte Johannes Krause die Begeisterung. Für unsere Fragestellung würde es kaum neue Hinweise liefern. Wir haben ja schon die Schamanin, die aus dem gleichen kulturellen Kontext stammt. Vor Jahren hatte Haag bereits mit Barbara Bramanti und Joachim Burger an der Universität Mainz versucht, das Verwandtschaftsverhältnis zu klären. Damals war es bei solchen Untersuchungen noch nicht möglich, die Kern-DNA, also das im Zellkern vorliegende Genom, zu verwenden. Stattdessen musste man mit der mitochondrialen DNA vorlieb nehmen. Das ist jene, die in den Kraftwerken der Körperzellen, den Mitochondrien, in großen Mengen vorhanden ist, aber viel weniger aussagekräftig ist als das eigentliche Genom. Damals stellte sich heraus, dass die Frau den Haplogruppentypus U4 besaß, was sie zu einem typischen Jäger-Sammler-Individuum machte. Doch das Kind lieferte keine Ergebnisse. Die Knochenerhaltung war zu schlecht, erzählte Haag. Deshalb konnten wir nicht feststellen, ob die beiden verwandt waren oder nicht. Als er die enttäuschten Blicke der Runde registrierte, wechselte er einen Blick mit Krause und nickte. Wir können uns gerne ansehen, ob es sich nicht doch lohnen könnte, es noch einmal zu versuchen. Die Analysetechniken haben sich in den letzten Jahren unglaublich verbessert.